Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So remember, you're not trying to run to get the victory, you are running to get the victory. Erinnere dich, du versuchst nicht zu rennen, um den Sieg zu erringen, du rennst, um den Sieg zu erringen. Now look what he says. Schau, was er sagt. In verse 25 he says, a true athlete will be disciplined in every respect. In Vers 25 heißt es, ein wahrer Athlet ist in jeder Hinsicht diszipliniert. So, are you disciplined in every respect? Bist du in jeder Hinsicht diszipliniert? You know, I've learned, and I'm very thankful for that, very early the importance of self-discipline. Ich habe schon sehr früh gelernt, wie wichtig Selbstdisziplin ist, und dafür bin ich sehr dankbar. And if you really think about it, this has become my own conviction. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, das ist meine eigene Überzeugung. I think self-discipline has way more to do with an attitude than just in certain area of your life. So glaube ich, dass Selbstdisziplin viel mehr mit deiner Einstellung zu tun hat, als nur mit einem bestimmten Bereich deines Lebens. And because it's a heart attitude, weil es eine Herzenseinstellung ist, my experience has been that people who are not disciplined in one area, they're usually not disciplined in general. Habe ich erlebt, dass Menschen, die in einem Bereich undiszipliniert sind, meistens auch im Allgemeinen nicht diszipliniert sind. You know, I've not found many people who are physically not disciplined, but yet are spiritually disciplined. Ich kenne nur wenige Menschen, die physisch disziplinlos sind, aber dennoch geistlich diszipliniert sind. And Paul is telling them that we need discipline in every respect. Paulus sagt, dass wir in jeder Hinsicht diszipliniert sein müssen. Practicing constant self-control in order to win a laurel wreath that quickly withers. Und übt sich in ständiger Selbstbeherrschung, um einen Lorbeerkranz zu gewinnen, der schnell verwelkt. So look, an athlete does all of this for an earthly reward. Sieh mal, ein Sportler tut all diese Dinge für eine irdische Belohnung. You know, I've talked a lot to our son about this. Ich habe viel mit unserem Sohn darüber gesprochen. Because when Clayton first came to us, his biggest dream was to become a professional soccer player. Als Clayton zu uns kam, war es sein größter Traum, Fußballprofi zu werden. So he didn't want to discipline himself in the area of studying. Er wollte sich beim Lernen nicht disziplinieren. He didn't want to discipline himself in many areas, only playing soccer. Er wollte sich in vielen Bereichen nicht disziplinieren, nur beim Fußballspielen. So I've told him how many great professionals, because they were very talented in soccer. Ich habe ihm erzählt, dass viele große Fußballprofis, die sehr talentiert waren, they messed up in their life because they weren't emotionally disciplined. Ihr Leben verpfuscht haben, weil sie emotional nicht diszipliniert waren. When something happens, they let their emotions take control of them and made some very bad choices. Wenn etwas passierte, ließen sie sich von ihren Emotionen leiten und trafen sehr schlechte Entscheidungen. Now here we have another very powerful divine but. Hier haben wir ein weiteres sehr mächtiges göttliches Aber. Look. He says the earthly athlete, he does all of this for an earthly reward, which we could say for a gold medal. Er sagt, der irdische Athlet tut das alles für eine irdische Belohnung, was wir als Goldmedaille bezeichnen können. Then he says, but. Dann sagt er, aber. But we run our race to win a victor's crown that will last forever. Aber wir laufen unsere Rennen, um einen Siegeskranz zu gewinnen, der ewig bleibt. Do you know, isn't that an incredible thought? Ist das nicht ein großartiger Gedanke? That my self-discipline can get me a crown that lasts all eternity. Meine Selbstdisziplin kann mir eine Krone bescheren, die ewig bleibt. Ah, Reinhard, so now I have to work for my salvation? Ach, Reinhard, muss ich jetzt für meine Erlösung arbeiten? No, the robe of righteousness you're gonna get because you have Christ's righteousness. Nein, das Gewand der Gerechtigkeit bekommst du, weil du die Gerechtigkeit Christi hast. That's what gets you into heaven. Damit kommst du in den Himmel. But the crown you have to work for. Aber die Krone musst du dir erarbeiten. That's what Paul says. Genau das sagt Paulus. Paul said that the crown is reserved for those who love the coming of the Lord. Paulus sagt, dass die Krone für diejenigen reserviert ist, die die Ankunft des Herrn lieben. And if you carefully study what the whole Bible talks about the coming of the Lord, wenn du genau studierst, was die ganze Bibel über das Kommen des Herrn sagt, You will find out that many times the Bible connects the coming of the Lord and the disciplined life. Wirst du herausfinden, dass die Bibel das Kommen des Herrn und ein diszipliniertes Leben oft miteinander verbindet. Titus tells us that the grace has come to all men to teach us a godly life. Titus sagt uns, dass die Gnade zu allen Menschen gekommen ist, um uns ein gottgefälliges Leben zu lehren. To deny ourselves worldly lust. Uns den weltlichen Begierden zu verweigern. See, worldly lust and to deny them, that takes discipline. Es erfordert Disziplin, sich den weltlichen Begierden zu verweigern. And even when Jesus talked about his coming, selbst als Jesus über sein Kommen spricht, he told us that we should live a certain lifestyle. Sagt uns, dass wir einen bestimmten Lebensstil führen sollen. So you have to think of the importance of discipline in Christian life. Du musst also daran denken, wie wichtig Disziplin im christlichen Leben ist. Not only what you can get here on earth, although even the life on earth will be better. Nicht nur wegen dem, was du hier auf der Erde bekommen kannst, obwohl dadurch das Leben auf der Erde auch besser sein wird. You know, when I see how many lives Jesus could impact through me. Wenn ich sehe, wie viele Leben Jesus durch mich beeinflussen konnte. And then when I think if I would not have been disciplined, that would not have happened. Und wenn ich dann denke, dass es nicht geschehen wäre, wenn ich nicht diszipliniert gewesen wäre. Suddenly everything looks completely different. Sieht alles plötzlich ganz anders aus. And it's sad that even many Christians, they only want to have self-discipline so that they can have a better life. Es ist traurig, dass selbst viele Christen nur Selbstdisziplin aufbringen wollen, damit sie ein besseres Leben haben. Please change your vision from an earthly to an eternal one. Bitte ändere deine Sichtweise von einer irdischen zu einer ewigen. Think that if you live a disciplined life for the sake of the kingdom. Denke daran, dass wenn du ein diszipliniertes Leben um des Reiches Gottes willen lebst, and for the sake of Jesus, und um Jesu willen, you can have a victor's crown that will last forever. Du dann eine Siegeskrone haben kannst, die ewig hält. Now, if you compare the victor's crown for all eternity and the discipline in your life, wenn du die ewige Siegeskrone mit der Disziplin in deinem Leben vergleichst, you will see that living a disciplined life is not even a sacrifice anymore, it's a pleasure. Wirst du feststellen, dass ein diszipliniertes Leben nicht einmal mehr ein Opfer ist. Es ist ein Vergnügen. Think about that. Denke darüber nach. And we will see you tomorrow. Bis morgen.